Vorfunk.de, der Ad Livlang Mix. I can't stop thinking of you. If you go, I know I'll cry. Can't you see that I'm a desperate man? I get high just being around you. You know what they say about the bird in my hand, and that's why I ain't leaving without you. If you want some I'm asking of you, just to please give me a try. Guten Morgen, ja, es ist wieder der Art Leiflang Mix hier am Ohrfunk.de. Mittwoch in der frühen Morgen, glaube zwischen 12 und 2 oder Mitternacht um 2 oder am Sonntagmorgen zwischen 4 und 6. So, es ist ziemlich früh, aber ich bin doch sehr froh, dass viele Leute immer noch zuhören in der Art Leiflang Mix. Das war Stephen Stills, by the way. Sit down, I think I love you. Das kennen wir natürlich von de Buffalo Springfield, aber auch von Andy Kim. Er hatte auch einen großen Hit damit, aber es klingt bestimmt ein bisschen anders. Vielleicht will ich das auch noch spielen. Das kommt, das schöne Musik kommt von ein Album, A Box. Und die Box heißt Where the Action Is, Los Angeles Nuggets 1965-1968. Es sind vier CDs, sagte ich, glaube ich. Und davon noch ein Stück bei The Dillards, Lemon Chimes. The October leaves, they whisper in lemon chimes, and they go in bed and listen in colors rhyme and sing simple songs. Chips that soar and race high above the shore upon sails of fire to sunset's cathedral door, not to die with the day that's past, hard to cry for what's died before. They follow the sun for one day more. When yesterday's clown, who weeps when the curtain's down, sees the circus has gone, and tomorrow's another town. Your kingdoms will have no kings to wear all your paper crowns. You'll call, but my ears will hear no sounds. Tomorrow I'm gone. We'll be right back. remember the days when our feet led the way, and a kiss was the cost of our slowness. And the circles we'd run were like laces undone, to be young and get caught once again. Till the ink would subside and our feet would print poems on sand. Danny Smith war das mit Paper Cranes und davor Wings of No Restraint. Danny Smith von ein sehr schönes Album aus 2015, das heißt Owl's Roots. Okay, wir gehen weiter mit etwas aus Holland von das Album Die Geschichte der holländischen Neder-Pop-Musik aus 1970-1975, The Shocking Blue. Never Marry a Railroad Man. You can, you're better off without him. das war Solution mit Divergence. Und davor hörten wir Catapult, Let Your Hair Hang Down. Und ich finde auch mit Shocking Blue, Never Marry a Railroad Man. Das kommt alle von die Box, die Geschichte der holländischen Nederpop-Musik. Ja, und hier ist der Wink Bersham, ein Liquor Store. Ja, Liquor Store. Ja, nice. The band version, by the way. Doesn't matter much, as long as it's liquor. Okay, here's Wink Burkham. son of a traveling man. He brought me up the best that he can. And in my life I've come to understand him. Oh God bless my old man. Traveled around this land and town, and sometimes times were up and sometimes they were down, but I know he would never let me down. Oh God bless my son of a traveling man. He brought me up the best that he can. In my life I've come to understand him. Oh God bless my love, love, love makes me do foolish things. Sit alone by the phone, a phone that never rings, hoping to hear you say you love me still, knowing you never. Shouldn't be listening for the sound of your knock on my door, knowing that sweet sound will be no more. Funny how precious memories linger so took my soul, and it's far beyond control. Love, love, love makes me do these things. Love, love, the sadness that it brings. Das waren de Midnighters. En Love Makes Me Do Foolish Things. En daarvoor hörten we twee stukken. Ik glaube aus Portugal oder Brasilien. Ballad in 7/8 Takt. En Canta, Canta Mais. En we gaan weiter met nog een Midnighters Song. Going Out of My Head. Well, I think I'm going out of my head. Thank you. Natuurlijk kennen we dat van The Move. I can hear the grass grow met de Blue Magoos. En van dat album Basic Blues. En daarvoor horen we There She Goes. En Accidental Meditation van Blues Magoos. En ja, we gaan weiter met de 20th Century Zoo. It's all in my head. Ja, yeah, maybe it should stay there. present for me. Is it a little treat? Maybe some food to eat. Maybe some hash or STP. She's come to bring my head up, 'cause I can't get no red up. I'll tell you I was fed up till now. I think I know the surprise that she's got. Can't wait to get her alone. If she did it like she did before, she'll bring it on some more. Just lie around all day getting stoned. She kisses me to say, baby, I've got the day. She's been traveling far and wide, 'cause the grass is greener on the east side. She's come to bring my head up, 'cause I can't get no bread up. She's come to bring my head up. Could have died. Visions of loving you pass through my mind. Vivid emotions colors can't define. Smells of disillusion I could feel. Can't believe my eyes, my girl, you're gone. Girl, you're gone. Ja, Sie hörten der Art Lifelong Mix. Sie hören die Art Lifelong Mix mit guter psychedelic Musik, meistens heute mit The Plastic Blues Band Gone und davor Toad Hall and Christopher Street Story. Und wir gehen weiter mit etwas mehr Weltmusik. Marilia. Thank you.

moto sitima senda na marasha na moto na muriro na moto na moto sitima senda na marasha Namoto siti masinda namuriro Namoto siti masinda namuriro Vakwetu, wewe mumuona au shua mama kwa bana kunjifanyiza na wewe unjili. Mwana kwa kambunda yange. Kitunda kwa mabumbu, kule mkupwa mbambi. Thank you. bandeko osipinga toyima yo keba mwana okotika nde moto e mbongola ekoti mokili kungola misoma yo ngai nakobelela zala na ngele e mwana e maloba na ngai okofungola miso ibue yo katoli na kopesa yo mwana e mbongwana ekoti mokili fungola misoma yo ngai nakobelela e zala na ngele e mwana e war Musik aus Sambia und Zaire mit Sam Mangwana und davor hörten wir Mubunda mit von dem Album Kalimba and Kalimbu Songs aus Sambia. Ja, Zeit noch für etwas Psycho Musik, kann man sagen, von der Joint Effort and the Third Eye. Waar Spirit en Girl in Your My Eyes. Nee, Girl in Your Arms. Ja, dat was muntje van dat album Where the Action is Nuggets of Los Angeles Nuggets. En daarvoor The Joint Effort en The Third Eye. Ik begin met I Think I Love You met Stephen Stills. En hier is de cover version van The Mojo Man. I Think I Love You. En dat is bestemd datzelfde stuk hebben. Het klinkt toch bestemd ook anders. Yeah. Das war zweimal I Think I Love You mit oh ja, das kommt noch ein Stückchen da dahinten, ja, das ist so, weiß nicht warum, ja, das war auch noch dabei. I Think I Love You, wir hörten das zweimal mit Del Shannon und bestimmt eine andere Version mit dem Mojo Man Sit Down I Think I Love You, und beide Stücke kommen von der Box The Original Artifacts from the First Psychedelic Area 1965-1968. Und das, ja, ist bestimmt eine sehr schöne Box. Vier CDs sind dabei. Darin. Und ja, wir enden mit noch ein Stück davon. Das letzte. Und das ist auch wieder, ja, ein neuer, das Ende der Art Lefang Mix. Nächste Woche bin ich wieder da. Am Sonntagmorgen zwischen 4 und 6 Uhr oder am Mittwoch zwischen Mitternacht und 2 Uhr hier am Ohrfunk.de. Hey, we enden met Ricky Nelson, Marshmallow Skies. Auf Wiedersehen, schlaf wohl oder eine gute Sonntag. The room starts moving, my mind starts grooving. Marshmallow sky, yellow gold ceilings concealing my feelings. Marshmallow sky, I look around at the ground as it passes. Marshmallow sky.